In der TVRK sind viele langlebige Menschen. Marshall Kim Jong-un schickte der Frau Ri Ok-suk, Bewohnerin der Hausgemeinschaft 30 in der Straßengemeinschaft Somun Stadtbezirk Zung in der Stadt Pyongyang zu ihrem 100. Geburtstag eine feierlich gedeckte Geburtstagstafel.